Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Fortune's fame, mirror bane, gone insane, but the memory remains. Herzlich willkommen zu Wrestling Replay, zur Raw-Analyse von mir, dem Kleise, und meinem heutigen Gast, dem Mika. Hallo Mika. Guten Tag zusammen. Ja, der Mika ist heute nicht zum ersten Mal dabei. Er war schon mal bei einer Raw-Analyse dabei und da war auch der Leon mit am Start. Doch der Leon ist heute nicht dabei, da er auf Klassenfahrt ist in München. Und so, ah, dann bitte? Dann wünsche mir mal grüß dich und viel Spaß beim Bier trinken. Ja. Wünsche ich dann auch mal direkt, Leon, und somit machen das Mika und ich dann heute zu zweit. Und zwar machen wir die Analyse zur Raw Super Show vom 25. Juni 2012 aus Fort Wayne, Indiana. Genau. Die Raw Super Show startete mit AJ im Backstage-Bereich und sie meinte, dass sie mit Daniel Bryan wohl lieber endgültig abschließen sollte, obwohl auf beiden Seiten noch Gefühle vorhanden wären und dass Kane zum Beispiel kein Mann, sondern ein Monster wäre. Dann, ja. Also, abschließend meinte AJ dann noch, dass CM Punk und sie selber Seelenverwandte sind, sie aber nicht wissen würde, ob CM Punk genau das gleiche denken würde wie sie und dass es wohl das Beste ist für alle Beteiligten, wenn sich ihre aller Wege nun trennen. Doch da merkte man plötzlich, als die Kamera wegschwenkte, dass AJ mit niemandem redet, denn sie stand vor einem Spiegel und redete mit ihrem Spiegelbild. Also, das betont auch wieder, wie verrückt ihr Gimmick dargestellt ist, glaube ich. Ja, ich finde das Gimmick eigentlich schon ganz geil, auch wenn ich die Person nicht leiden kann, die das Gimmick hat. Meine eigene Meinung. Ja, du bist mit Sicherheit nicht der Einzige. Ich mag AJ insgesamt auch nicht so, aber das Gimmick, das verrät oder verspricht viel Spannung. Ich bin auch schon auf später gespannt, wenn wir noch etwas weiter an die Geschichte reingehen. Ja. Gut. Dann wurde angekündigt, dass heute ein Match zwischen Big Show und Brutus Clay anstehen werde und dass John Cena eine historische Ankündigung machen solle, die, wie wir jetzt wissen, nichts Besonderes war, meiner Meinung nach. Ja, fand ich auch. Ich fand auch das drumherum eigentlich nur falscher Jubel drum und drum, also um Geld zu machen mal wieder. So, Interim Raw General Manager Vicky Guerrero für diese Woche kam heraus und sie sagte, oder sie deutete an, dass in der 1000. Raw-Episode am 23. Juli 2012 der neue Raw General Manager präsentiert werden soll und sie sagte, dass sie natürlich die Beste für diese Rolle ist. Und dann meinte sie, dass heute eine super Show stattfinden würde und sie kündigte ein Non-Title Triple Threat Elimination Match an zwischen den WWE-Champions CM Punk, Daniel Bryan und Kane. Und das wäre direkt der Opener an diesem Abend. Also wieder mal ein Knaller. Das fand ich richtig genial von ihr gemacht. Mhm. Und war auch ein ganz geiles Match, habe ich genossen anzusehen, weil ich die dreifache Liebe im Ring. Also richtig geiles Match. Nee, das Match ging ja ungefähr 10 Minuten und für die 10 Minuten war es richtig gut gemacht, muss man sagen. Ja, also nur unverständlich finde ich, dass solche Matches zwischen den dreien, die kamen in den letzten Wochen, sind die drei immer in den Opening Contest aufgetreten. Obwohl solche Matches da, die drei sind momentan für mich fast schon in der kompletten WWE die besten Matches abliefern können. Und bei Daniel Bryan und CM Punk war das, glaube ich, schon vielen klar. Aber auch, dass Kane so Leistung zeigen kann, das gehört nicht in den Open. Nein. Also für mich war es auch eher Main Event Faktor. Und das Main Event an dem Abend hätte auf jeden Fall getoppt. Gut, also Daniel Bryan konnte dieses Match gewinnen, nämlich nachdem CM Punk Kane mit dem GTS eliminieren konnte, nachdem dieser abgelenkt war, da AJ herauskam und um den Ring herumgehüpft ist und dann wieder ging. Und das konterte Daniel Bryan dann nach dem Cover, nach dem GTS von CM Punk gegen Kane, kontert halt Daniel Bryan mit einem Headkick oder einem Roundhouse-Kick gegen einen knienden CM Punk aus und erholte sich den Sieg gegen die beiden. Und später mal wurde dann auch bekannt gegeben, dass Daniel Bryan ab sofort der neue Number One Contender um den WWE-Titel sein wird, was mich sehr freut da. Ja, mich auch, da die beiden, CM Punk und Daniel Bryan, eigentlich die beiden technikbesten Wrestler in der WWE zurzeit sind. Und die beiden zusammen in einer Fehde ist einfach genial. Ja, und das verspricht wieder klasse Matches oder ein klasse Match, aber es wird auch nicht das letzte sein. Stimmt nicht. Gut, wie ging es denn dann weiter? Alberto Del Rio und Dolph Ziggler Segment. Oh ja, das war relativ gut, das Segment, denn im Backstage-Bereich stand dann Vicky Guerrero und Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez kamen hinzu und Ricardo Rodriguez überreichte Vicky Guerrero einen Blumenstrauß. Doch Del Rio war verärgert und wollte, dass Ricardo Rodriguez zu den Blumen eine Vase holen soll, und das tat dieser auch. Und Alberto Del Rio forderte, dass er noch ein Match um den World Heavyweight-Titel von Sheamus bekommt, da er ja noch immer der Number One Contender sei. Doch dann kam Dolph Ziggler hinzu und er meinte, dass Alberto Del Rio zwar der Number One Contender war, doch nun sei er es, und er forderte noch ein Titelmatch gegen Sheamus, da er beim letzten Mal bei SmackDown, beim letzten Pay-Per-View No Way Out nur sehr knapp an diesem Titel gescheitert ist. Und Vicky Guerrero hat dann eine sehr gute Idee getroffen, wieder mal was Neues seit langem, so ein Match, nämlich ein Contract on a Pole Match. Das letzte, was wir gesehen haben, war Eugene gegen Calgary Kid, der sich nachher als Mist entpuppte. Was ich sagen muss, das ist eine sehr geniale Idee war von der WWE. Allgemein The Miz und Eugene, damals richtig gute Wrestler. Eugene allgemein eigentlich einer der witzigsten Wrestler, den ich hier gekannt habe. Der konnte zwar nicht richtig wresteln, aber er konnte richtig gut hinstellen ungefähr. Und ja, das mit der Number One und der Pole Match, richtig nice. Ja, gut, das Match stand dann später an, doch dann kam erstmal wieder Ricardo Rodriguez rein und er wollte Vicky Guerrero die Blumen mit der Vase überreichen, doch Dolph Ziggler war sauer und er schlug ihm die Vase mit den Blumen in der Hand, aus der Hand, und die Vase krachte gegen die Wand. So, oh, das reimt sich sogar. Das nächste Match war der Brodus Clay gegen Big Show, und das Match konnte Big Show gewinnen, nachdem Brodus Clay einen Body Slam zeigen wollte, doch er brach unter dem Gewicht von Big Show zusammen und das Match, ja, und dann konnte Big Show ein Cover zeigen und das Match war zu Ende zugunsten von Big Show. Was mich sehr gefreut hat, da Brodus Clay seine erste Niederlage endlich mal hinnehmen musste. Ja, genau, das wollte ich auch gerade ankündigen. Die erste Niederlage seit seinem neuen Gimmick für Brodus Clay, das ist der Wahnsinn. Das kann jetzt ruhig so weitergehen. Das hat mich richtig gefreut, als er richtig umgeknackt ist, sozusagen. Sowas kann man ja auch mal mit Ryback machen, dass er gegen einen starken Gegner wrestelt und dann endlich mal ein paar Niederlagen einsteckt. Könnte man machen. Er könnte zum Beispiel nächstes Mal in der Fehde kommen, damit man sieht, wie er da drin ist, aber... Ja, vielleicht mal auch mal was gegen Mark Henry, World Strongest Man gegen Terminator. Das fände ich zum Beispiel eigentlich mal so schlecht, weil der Ryback wird ja schon als nächster Goldberg bezeichnet. Ja. Und der hat nicht mal richtig viele Gegner gehabt, nur solche lokale Wrestler. Und bis dahin darf man ihn eigentlich nicht als so großen bezeichnen. Ja, man kann ja auch sagen, dass Ryback in den nächsten Wochen gegen 3 oder auch 4 Gegner antreten sollte. Doch bei SmackDown, kann ich mal kurz nicht vorgreifen, hat er wieder mal nur gegen 2 Wrestler gekämpft, das muss man dazu sagen. Ja. Und also, ja. Nee, ich bin eigentlich. Ja, er sagt ja immer, wenn er seinen Finisher macht, den. Wie heißt der nochmal, der Finisher von Ryback? Shellshock heißt er, glaube ich. Shellshock. Wenn er ihn ausführt, sagt er immer Feed Me 3, also füttere mir 3. Also mal sehen, ob da in den nächsten Wochen noch was kommt. Ja, er sagt ja auch immer give me more und. Give me more, bla bla bla. Ja. Er redet zu viel. Genau. Ja. Also. Du bist nie im Mikro. Rodus Clay wurde von Offiziellen aus der Halle gebracht oder sollte aus der Halle gebracht werden. Doch Big Show wartete noch auf der Stage und er verpasste Rodus Clay den WMD, auch bekannt als Knockout Punch. Und Clay ging dann zu Boden und trägt zwei Erfolge für die WWE-Crowd an diesem Abend. Oder eher gesagt, schon in diesem Match. So. Dann kam das Backstage-Segment mit AJ und Kane. Ja, und Kane meinte zu AJ, dass AJ Gefühle in ihm weckt, die er in seinen kühnsten Träumen, so wie er es ausgedrückt hat, nicht für möglich gehalten hat. Doch er sagte dann, dass dies nicht gut wäre und er kein sogenannter Boyfriend sei. AJ, ja? Ja, Boyfriend, naja, wenn man sich mal zurückdenkt, als Kane auch mit Lita zum Beispiel zusammen war oder mit Kelly Kelly, muss man jetzt wirklich sagen, dass der WWE immer wieder einen Fehler gemacht hat. Oder, naja, mir fällt mir ein guter Spruch ein, zum Beispiel, er hat immer Embrace the Hate und jetzt hat er Embrace the Love. Ja, aber das ist auch so mit dem neuen Gimmick, da kann man ihn ja nicht so als Boyfriend darstellen. Nee, nicht wirklich, aber ich finde es ganz witzig. Ja, Mama. Man kann da nicht sehr viel Witziges in der Story einsehen. Ja. Okay, dann hat AJ klargestellt, dass es ihr egal sei, bevor doch Kane entgegnete, dass die beide keine Beziehung führen sollen. Und AJ sagt ja nochmal, es ist ihr egal, da er ein Monster sei und AJ eben viel zu labil wäre. Kane meinte abschließend, dass es deshalb wohl das Beste ist, wenn man fortan getrennte Wege geht, was man ja am Anfang schon von AJ gehört hat. Und nach diesen Worten ging Kane auch und AJ sah ihm traurig hinterher. Das kann man nicht wirklich sagen. Erst weinte sie so, als ob sie so weinen würde und dann später fängt sie laut an zu lachen. Damit wollte WWE schon wieder mal zeigen, dass die Psyche von AJ, also das Gimmick, noch wieder raushängen lassen von ihr. Ja. Übrigens wurde davor noch angekündigt, dass in der nächsten Woche Brock Lesnar bei Raw dabei sein wird, endlich mal wieder, und er wird sich zur Herausforderung von Triple H äußern für das Match von SummerSlam. Oh. Das wird ja spannend, auch wenn ich Brock Lesnar nicht mehr so gut finde wie früher, aber mal sehen. Na gut, das wrestlerische Talent ist verborgen geblieben nach all den Jahren. Er hat noch seinen UFC rausziehen lassen, aber... Ja, aber ich fand das gegen John Cena gar nicht so schlecht, das war mal wieder das Neues. Und es wurde ja als Fight bekannt gegeben und das war... Ja gut, kann man so lassen. Aber einmal reicht's, also zweimal... Ja, einmal reicht's wirklich. Ja. Oh, es kam zu einem Titelmatch. WWE United States Championship. Die erste Titelverteidigung on air von Santino Marella seit gefühlten... 3 Monaten. Ja, oder seit seiner gefühlten Titelregentschaft. Und es war nach langer Zeit, ich glaube das letzte Mal war es ebenfalls gegen den gleichen, nämlich gegen Jack Swagger. Und Santino gewann das Match auch nach kurzer Zeit mit der Cobra und das hat mich nicht überrascht. Nicht wirklich. Jet Sweater ist ja eigentlich noch so eine Art Jobber in der WWE, also... Ich glaube, der kommt langsam, wird so wie jetzt Drew McIntyre und The Miz ein bisschen da. Ja, obwohl ich es bei Drew McIntyre und The Miz wirklich schade finde, bei Jet Sweater ist es mir egal, weil ich ihn einfach nicht mag, der war langweilig. The Miz... Er ist genauso sie. aber bei The Miz und Drew McIntyre ist es richtig schade, weil die da wird das Talent verdeuden. Weil The Miz, den kann man ganz klar als World Champion wieder darstellen. Drew McIntyre würde United States oder Intercontinental Titel ganz klar auch was bringen, da beide Talent haben und natürlich auch sehr gute Mix-Skills. Genau. Also, was soll man machen? Dann es ist die WWE, es ist keine Attitude-Ära mehr, wo noch richtig viel Blut floss. Sozusagen. Da steht man noch zurück in die guten alten Seiten, ne? Ja, das war noch was mit Stone Cold Steve Austin und all den Sachen. Oder Eddie Guerrero gegen JBL. Oh ja. Oder John Cena gegen JBL bei... Ja, aber auch das witzig. Dutchman. Genau. Oh ja, gewürgt. Ja, du, wir kommen irgendwie vom Thema ab. Ja, aber dafür sind wir ja hier. Genau. Das die nächste kurze Backstage-Promo von John Cena und Zack Ryder will ich nicht erwähnen. Nein, nicht wirklich. Okay, John Cena kam heraus und im Ring sollte seine historische Ankündigung folgen. Historisch. Ja, und darf und er sagt es so, er wolle jetzt eine historische Ankündigung machen, nachdem letzte Woche schon das historische Ende der People Power Ära zu Ende ging, Ende der People Power Ära vollstreckt wurde, sagen wir es so. People Power! Ja, wir sind alle, glaube ich, nicht, oder die meisten sind gar nicht mal so früh darüber. Jetzt, wo John Laurinaitis erstmal weg ist, fehlt einem der Typ schon. Ja. John Laurinaitis. Ja, der fehlt schon ein bisschen manchmal. Aber es fehlt auch irgendwie es fehlt irgendwie jetzt ein Cena-Gegner. Gut, Big Show ist jetzt da, aber... Ja, aber da kann man nicht gerade die größten Matches rausholen. Vor allem, gut, bei John Cena ist das ja immer schwer. Da könnte man CM Punk hinstellen und das wird trotzdem nur das Match werden. Ja. Also John Cena wollte direkt mal zu seiner Ankündigung kommen, doch direkt kam der Rückkehrer in den Ring, nämlich unser allseits beliebter Chris Jericho. Und er wollte von John Cena wissen, was das ganze Theater hier soll. Und er meinte dann, dass John Cena jetzt endlich mal seine Ankündigung machen soll, auch wenn es keinen interessiert. Und ja, dann soll es wurde ja vorher sehr viel spekuliert, dass Y2J, also Chris Jericho, als Face zurückkehren sollte, weil die WWE im Moment sehr viele Face-Probleme hat, weil die viele große Faces fehlen, wie Randy Orton, etc. Ja. Und ist er aber nicht, er ist weiterhin Heel, was mich auch freut. Ja. Es ist egal, als Face oder Heel, aber mir gefällt beide, Best in the World, Y2J, mit beides sind Asi-geil. Und ja, macht immer weiter. Das ist halt bei ihm nicht so wie bei Orton und Sheamus, dass sie als Face totaler Mist sind. Genau, Sheamus, langweilig. Sag mal bitte deinen Lieblingssatz von Sheamus. Fella, I'm kicking your ass. Genau, I'm kicking your ass. Das hat er ja, glaube ich, bei Raw auch schon wieder gesagt. Ja, ich musste so lachen. Ja, ich auch. Es war so schlimm. Ich hab direkt mal an unser Gespräch gedacht. Ja, ich auch. Also es ist ein besser Insider, aber richtig geil. Ich musste so, ich hab Tränen gelacht, das glaubst du. Ach ja. Gut, sagen wir mal so. John Cena verkündete daraufhin, dass er am diesjährigen WWE Championship Money in the Bank Ladder Match teilnehmen wird, da er Big Show daran hindern möchte, dieses Match zu gewinnen und WWE Champion zu werden. Und Chris Jericho kam dann auf die Idee, das gleiche zu machen, nämlich auch ins Money in the Bank Ladder Match zu gehen. Und genau das rief dann Interim Raw General Manager Vicky Guerrero raus. Die verkündete, dass die WWE kein Wunschkonzert sei, und sie meinte dann, dass sie mit dem WWE Board of Directors gesprochen und festgestellt habe, dass nur ehemalige WWE Champions am besagten Match teilnehmen dürfen. Was ich sehr interessant fand. Fand ich auch sehr interessant, weil immer noch 4 Plätze offen sind. Und es ist nachher noch sehr viel Spielfreiraum übrig für die WWE. Ich bin gespannt, wie sie noch reinkommen. Ja. Es wird ja auch spekuliert, dass Rey Mysterio noch in das Match. Ja, zum Beispiel, das fand ich noch ganz geil, weil Rey Mysterio Sperre ist ja abgelaufen. Mhm. Ich bin gespannt, ob er da wieder reinkommt. Ich weiß zwar, dass er das höchstwahrscheinlich nicht gewinnen wird, weil der Push wäre dann so groß. Außerdem, was wollen sie mit Rey Mysterio jetzt? Ist eigentlich. Ich habe ihn früher auch gemocht, aber jetzt ist er irgendwie. Ja, durch seine Beinverletzung und alles, Knieverletzung, ist er nicht ganz so auf dem Zettel. Genau. Aber, naja, ich bin auch gespannt. Vielleicht holt man, also The Miz ist unwahrscheinlich, da er ja am Dreh ist von The Marine 3, der Marine 3. Ja, genau. Und wir können jetzt mal spekulieren, wen man noch in das Match setzen kann. Also Mysterio ist, glaube ich, gesetzt auch noch als Fünfter. Ich glaube auch, es sind ja noch 4 Plätze übrig, also... Es sind übrig noch, John Cena ist dabei. Ja, auf jeden Fall. Kane ist dabei. Chris Jericho ist dabei. Moment. Und Big Show, genau. Und dann kann man schon spekulieren, wer war mal WWE Champion. Ich zum Beispiel, was sein könnte, Sheamus gegen Dolph Ziggler und dann Alberto Del Rio da reinsetzen. Ich wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil er war mal WWE Champion. Zwar nicht lange, aber er war mal. Ja. Dann gut, das wäre jetzt eine der absurdesten Lösungen, aber Booker T. ja, gut, das war jetzt... Das wäre doch der perfekte Moment, um auch vielleicht mal Batista wieder zurückzuholen. Das fände ich richtig nice, wenn Batista. Was auch eine, gut, eine ganz kleine Möglichkeit wäre, aber eine Möglichkeit, sie würden Dwayne The Rock Johnson zurückholen. Oh ja. Also, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber. Also erinnert mich daran, dass ich gestern erst Fast in the Furious 5 geguckt habe. Nee, Jerry Law war nie Champion, das war. aber könnten auch sein, es gibt eigentlich noch viele Freiraum für die WWE. Also man glaubt es kaum. Mir fällt bloß keiner mehr ein. Vielleicht Brock Lesnar Triple H das Match einfach dann nicht stattfinden lassen und die beiden ins Money in the Bank mit. Nein. Das Match ist erst bei SummerSlam. Ach ja, oh ja, deswegen könnte man, ja, dann kann man es genau. Ja besser hinkriegen. Genau. Randy Orton kann zurückkehren oder wann läuft nicht der bereich? Also der ist glaube ich bis zum 23. Juli und der Paper ist glaube ich am 15. Ne? Ne, 19. Die, Das ist erst der ersten drei Wochen. Ja, drei Wochen. Das könnte knapp werden mit Jericho, aber vielleicht lässt man es dann ein bisschen kurz mal. Also der Pay-Per-View ist am 15.7. Gut, nee, dann ist er ja schon mal raus. Dann ist Randy Orton schon mal raus. Und eigentlich gibt es sonst da keinen mehr, der wirklich. Nee, es gibt dann Triple H als absurdste Lösung. Ja, Wade Barrett war es nicht. Wade Barrett, vielleicht bei SmackDown, was geil wäre. Oh. Wenn er return könnte. Mhm. Undertaker. wäre eine Möglichkeit. Naja, das war eigentlich der ganze Rooster. Vielleicht lassen sie noch einen Return. Aber dafür würde eine Return lassen, für Money in the Bank. Ja, man weiß ja nie bei der WWE. Ja, was die für Scheiße haben. Gut, was kam denn als nächstes? Dann kam das Return-Match von jemandem. Ja, nämlich Lillian Garcia stand im Ring und sie kündigte einen ehemaligen WWE-Main-Eventer und zweifachen WWE-Champion an. Da sind wir wieder bei dem Thema. Aber dann kam jemand hinzu, der in den letzten drei Wochen immer eigentlich von denen abgeschossen wurde, sozusagen. Ja. Heath Slater. Und er sagte dann, I'm Heath Slater, I rule the world. Was eine Anspielung auf den kommenden Gegner sein sollte. Der Psycho Sid war. Wer Psycho Sid nicht kennt, der sollte sich umbringen lassen. Nee, Quatsch. War ja auch langjähriger Partner und Gegner von Shawn Michaels. Genau. Also, ich glaube, wir wissen alle, wie es nicht ausging. Es dauerte nur anderthalb Minuten. Und überraschenderweise gewann so der Psycho Sid. mit seiner Powerbomb. Und zuvor rief er ja auch noch Powerbomb! Hab ich so ein bisschen an John Lawrence erinnert. People Power! Auch mit dem Daumen, ne? Ja, das war Zeigefinger. So. Zeigefinger. People Power! Powerbomb! Hätte er ja gebotscht und hätte das vielleicht fast gesagt. Genau. Ja, das wär richtig geil gewesen. Gut, also machen wir weiter mit dem nächsten Match. Genau, das Match war ganz kurz und danach, es kamen nicht so wirklich viele Pops von den Fans, weil ich die schade fand. Allgemein, die Fanbase an, wo war das nochmal? War bei Fort Wayne. Fort Wayne war nicht so wirklich die beste, die waren ja, eher. Im Gegensatz zu den letzten zwei, drei Wochen, wo die Crowd richtig gut war, auch bei SmackDown. Ja. War es jetzt wieder so. Richtig. So. Ich glaube, es gab mal zwei Buhr gegen Cena und das war's. Der Rest war alles Cena. Ja. Und da sieht man mal, dass das keine guten Fans waren. Okay. Das nächste war das Number One Contenders Match Contra on the Pole at Battle Rio gegen Dolph Ziggler. Ja, und ich greife da mal kurz rein und sag, dieses Match endete in einem No Contest, nachdem World Heavyweight Champion Sheamus, ja, unser Asskicker, während des Matches herauskam und für die kommende SmackDown-Ausgabe ein Triple Threat Match ansetzte zwischen ihm selber, Alberto Del Rio und Dolph Ziggler um den World Heavyweight Titel. Obwohl ich sagen muss, dass es mir eigentlich schon klar war, dass Sheamus gewinnen wird, weil es ist für mich eigentlich schon klar, weil warum soll man bei SmackDown den Titel so verlieren, wenn eben das eine Woche vorher angekündigt ist? Es gab nur eine, mindestens fünfmal, dass es passiert ist. Und das eine Mal war halt gegen Christian, was sowieso die größte Verarsche war. Mhm. Damals. Und ja, sonst darf es eigentlich nicht wirklich was. Und das fände ich richtig. Ja, das ist natürlich wahr. Auch wenn man sich wünscht, dass Dolph Ziggler oder Alberto Del Rio, Hauptsache irgendein anderer Idiot, den Titel kriegt. Aber, ja. Also, eigentlich kann man dazu ja auch sagen, das Match war ja trotzdem eigentlich auch nicht beendet, ne? Auch wenn das Match angekündigt war. Mhm. Der Contract hing ja noch immer da und wer ihn abgerissen hätte, hätte vielleicht danach noch ein Match holen können. Ja, stimmt. Ist die Logik wieder bei der WWE. Aber wenn man WWE, wenn man WWE und Logik vergleicht, dann kann man weit entfernen. Das ist wie Rainer Kallmund unter 100 Kilo. Also. Das ist wie Rainer Kallmund und Spinat. Ach ja. Gut, Backstage war der AJ und sie traf auf WWE Champion CM Punk und meinte, dass die nun anstehende Diva Summertime Beach Battle Royale zugunsten von CM Punk, also ihrerseits stattfinden sollte und also sie widmete ihm diese Battle Royale und CM Punk freute sich so halbwegs darüber und meinte aber, dass er noch später mit AJ über die aktuelle Situation sprechen möchte. In einer ernsthaften Unterhaltung. Gut, die war Summertime Beach Battle Royale. AJ. Und ja, es gab da, es gab erstmal die ganzen Teilnehmer. AJ, Oksana, Alicia Fox, Beth Phoenix, Caitlin, Layla, Maxine, Natalia, Rosa Mendes, Tabina, Snooker, Vicky Guerrero. Ja, Vicky Guerrero. Was ich ganz witzig fand, obwohl ich nicht darauf gucken wollte, ja, auf das Ding. Da. Das ist richtig. Ja, es war sehr überraschend. Vicky Guerrero und AJ waren die Letzten. Da AJ Layla rausgeworfen hat als Beschluss und Vicky Guerrero nutzte die Chance natürlich und versuchte AJ selbst über die Seile zu werfen oder zwar glaube ich mittleren Seile. Ja, da ist das ja egal. Ja, bei Vicky war es uns egal und dann konnte sich AJ aber noch richtig festhalten, was dann geil war. Vicky Guerrero hat sich natürlich nochmal umgeguckt, feuerte aber weiter. Fand ich das witzig. Das ganze Match kann man als ganzen Botch ansehen. Das kann man... Ehrlich. Bei dem Match hätte man suchen können, wo kein Botch dabei war. Ja, da war es ein Karrer und Botcher und das ist, muss schon was heißen. Da ist ihn... Ja, man kann es einfach nicht bezeichnen. AJ gewann am Ende doch. Wer hätte gedacht? Ja, und feierte mit einem Yes-Chant und zwar Yes, Yes, Yes. Und das immer wieder. Ja, und man kann dazu sagen, ohne AJ, Beth Phoenix und Tamina und Vicky Guerrero hätten wir dann Oksana, Alicia Fox, Caitlin, Layla, Maxine, die bezaubernde Rosa Mendes, ja, in dem Match gehabt und dann wäre das ansehnlich sehr gut gewesen ohne diese vier Abzüge. Ja, man hätte natürlich noch Karma, für mich wäre es eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, um Karma return zu lassen. Ja, und dann attackiert sie alle, das war genau. Die wollten sie als Face zurückkommen lassen, aber dann attackiert sie alle mit ihrem mit ihrer Attacke. Boah, ich weiß nur, wie es so bei TNA früher hieß, aber es ja. Ja, sagen wir mal Karma Bomb dazu und okay. Dann einfach alle plattwalzen und dann zu dämlich lacht und dann, das ist ja eigentlich der perfekte Moment gewesen. Ich habe mich noch auf die Musik gefreut, habe schon gewartet, komm schon. Und dann dachte ich, die greift AJ an, aber nein. Gut, müssen wir halt warten. Ich hätte ja eigentlich damit gerechnet, dass Kelly wieder dabei sein wird, da sie ja schon für letzte Woche angekündigt war und da auch nicht auftauchte. Na gut, man kann nicht alles haben. Ja. Gut, und der Main... Was? Wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte auch die Main gerade anschauen. Achso. Also mach du das aber, du bist ja der Host hier. Gut. Ja, noch. Also der Main Event stand an John Cena gegen Chris Jericho. Och, haben wir gar nicht drauf eingegangen, dass dieses Match war. Oh, stimmt. Scheiße. Ja, egal. John Cena konnte Chris Jericho auf jeden Fall via Disqualification besiegen, denn John Cena war in den Walls of Jericho. Doch Big Show kam raus und verpasste Cena währenddessen einen Leg Drop. Chris Jericho sah Big Show wütend an. Big Show kam ein paar Schritte zu Jericho und der verschwand dann direkt mal und sah zu, wie Big Show John Cena erst einen Chokeslam und dann noch einen Camel Clutch verpasste. So. Ja. Wie fandst du das Match? Ich fand das Match gut. Wenn John Cena nicht dabei gewesen wäre, wäre es das gewesen. Chris Jericho war natürlich wieder geil. Ich glaube, er hat, glaube ich, in diesem Match gar nicht mal gebotcht. Ich glaube, das war das erste Mal seit ein paar Wochen. Gut, er war drei Starte weg, aber es war ein richtig gutes Match von Chris Jericho, war wieder schön ihn zu sehen und sowas. Also ohne John Cena wäre es perfekt gewesen eigentlich. Ja, dafür, dass mit John Cena Beteiligung war, war es für eine Weekly Show ganz gut, aber natürlich der Opener hätte. Der Opener hat eigentlich die ganze Raw getoppt in dem Fall. Also es war so eine Art Highlight in dem ganzen. Also wenn Opener Highlight ist, dann muss schon was heißen. Und ja, der Main Event war so eine Standardsache. Ja, Main Event. Hätten wir auch als Midcard machen können eigentlich. Ja. Naja. Gut. Dann ging. Ja, die war schon ging zu Ende und das war schon die Ausgabe. Ja. Es war eine mittelklassige Ausgabe. Also wenn ich jetzt von 5 Sternen was geben müsste, wären das eine 3,5 Sterne Show für mich gewesen. Also, wenn wir eine Note geben, sagen wir so, das ist noch besser. Ja, also eine Note von 1, nee, Punkte von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdest du für die Raw-Ausgabe geben? Für die Raw-Ausgabe, hier, 7,5 vielleicht. Also, die letzte fanden Leon und ich eigentlich sehr gut. Wir haben 8,5 Sterne gegeben und bei dieser, die hat mich eigentlich bis auf den Opener so ziemlich komplett enttäuscht. Ich komme auf 5,5 Sterne. Ja. Normalerweise bin ich nicht so einer, der so kritisch ist, aber die Ausgabe war viel Unnötiges wieder dabei. Aber der Opener, der war Weltklasse, der Main Event war standardmäßig mit Einmischung von Chris Jericho, mit Good Moves. Und das Contract on the Pole Match war auch eigentlich ganz in Ordnung. Das waren eigentlich die beiden Matches, die richtig überragt haben. Das Content on the Pole Match und der Opener. Sonst gab es wirklich keinen, wo man sagen könnte, wow, das will ich nochmal sehen. Ja, die Aktion nach dem Clay Big Show Match fand ich gut mit dem Nagapan, dem WWE und also die Divas Battle Royale war unnötig, genauso wie das, was waren da noch? Heath Slater gegen Psycho. Ja gut, die wollen jetzt jede Woche einen Return lassen. Ja, aber das Match ein bisschen länger machen. Ja, es wird schon so gemunkelt, dass jede Woche, wenn jemand returnt, dass der auch im Spiel WWE 13 erscheinen wird. Das habe ich noch nicht gehört, das mit dem WWE 13. Doch, das hat mir jemand aus Amerika erzählt. Den kenne ich nicht persönlich, aber ich kenne halt über Skype und so. So. Der hat mir sowas erzählt. Oh, das ist doch interessant. Fand ich auch interessant, wenn Cyrus da drin wäre mit seiner Powerbomb. Und People Power. Dann fand ich aber noch, dass United States Title Match war auch nicht gerade nötig. Nein, also für ein United States Championship 2,40. Da muss man schon denken, dass die Midcard Titel schon richtig runtergekommen sind. Ja, vollkommen. Also, aber können wir mal sagen, vielleicht bin ich auch nicht so kritisch, sage ich mal 6 Punkte und dann bist du bei 8,5, ich bei 6. Und ich war bei 7,5. Achso, ja gut. 8,5 warst du letzte Woche mit Leon. Achso, ja gut, siehst mal, ich höre mir noch nicht mal selber zu. Nee, aber egal. 7,5, du und ich 6, sind wir bei 13,5 Punkten, teilen wir das durch 2. Nee, ja, sagen wir, geben wir der Show mal eine 3, ne? 3 Punkte? Nein, Note 3. Ach, Note 3, ja. Ich würde sagen, 3 ist ganz in Ordnung, also so mittelmäßig die Show. Ja, es war befriedigend, also. Ja. Gut war es nicht, aber ganz schlecht auch nicht. Genau. Wie in den Backstage-Szenen so einigen auch. Die Backstage-Szenen gingen eigentlich, ich fand die jetzt nicht so trotten schlecht, ich fand sie auch nicht assi gut, ich fand sie halt normal, also so durchschnittlich. Und das Einzige, was mich jetzt Style war, ich hab's ja live geguckt, das war halt so, wenn man es live guckt, ist ein anderes Feeling da, ne? Wie damals bei WrestleMania, als man dachte, was macht denn der Brian da, küsst ihr jetzt noch, und dann war immer BAM! Hab ich gesagt, was soll das WWE, wollt ihr mich verarschen, ne? Ja, da bin ich auch richtig, kam hier mal das Kribbeln hoch, wow, WrestleMania, ja. Erste Match, jetzt geht's los, und dann bumm, war's vorbei, und als ich mir das nachher nochmal am Tag darauf im Internet angeschaut hab, das Match, da war gar nichts mehr. Ja. Und da habe ich dann Dolph Ziggler gegen Alberto Del Rio das Match live zu gucken, da am Ende, wo der Contract immer hin und her geworfen wurde, das heißt, ich bitte gibt's Dolph Ziggler, auch wenn er verlieren würde, aber er ist halt von beiden der bessere Seller und der bessere Wrestler, meiner Meinung nach. Und das fand so spannend, als er immer danach gegriffen hat, obwohl es klar war. Aber dann kam Sheamus und dachte schon, oh Mann, leck mich doch. Ja, gut. Ich glaube, damit können wir die Ausgabe beenden, oder? Ja, mit leck mich doch reicht es doch. Ja, was ein Abschluss. Gut, ich kann dann sagen, like, wolltest du noch was sagen? Nö, ich wollte dich nur ausreden lassen. Achso, kann ich sagen, liked uns auf Facebook unter der Seite Wrestling Replay, dann sind wir auch ab sofort auf Twitter vertreten, nämlich... Warte, da habe ich was, von Zack Ryder. Und like us on Facebook, follow us on Twitter, buy all this stuff on www.com, and woo, you know it. Jetzt hast du mal wieder Wrestling Replay ganz niedergemacht mit diesem. Das tut mir aber wirklich leid. Also guckt auch, schaut bei Twitter nicht unter Wrestling Replay, sondern W Replay, also das W und das R groß und dann E-Play. Ja, und followt uns da auch, also wie Mika gerade eben schon gesagt hat, liked uns auf Facebook, follow us auf Twitter und guckt auch auf unserem YouTube-Channel. Und damit sage ich bis zum Wochenende bei der SmackDown und NXT-Analyse. Tschüss. Tschüss, bis dann.